Deutschlandfunk Kultur Interview. Die CDU-Führung will sich direkt nach der Europawahl zu einer außerplanmäßigen Klausur zusammensetzen. Und allein das lässt die Spekulationen hochschießen. Ist das möglicherweise der Fahrplan zum Ende der Kanzlerschaft Angela Merkels? Die CDU verneint das natürlich. Der Generalsekretär sagt, man müsse schlicht darüber reden, wie man mit der dann vorliegenden Steuerschätzung umgehen will. Herr Naumann, Sie kennen beide Seiten, die Politik von innen als Sozialdemokrat, den Journalismus als früherer Chefredakteur, unter anderem bei der Zeit, bei Cicero. Ist das hier, ich spreche mal bei den Journalisten an, ein bisschen zu viel der Spekulation? Nein, überhaupt nicht, denn die Kanzlerin wird nun ausgerechnet zu diesem Termin, glaube ich, am 3. Juni, es ist der 3. Juni, glaube ich, vor Frau Kramp-Karrenbauer, die Visiere der CDU zusammenruft, nicht da sein. Sie ist dann in Afrika, glaube ich. Mhm. Und hier gilt das alte Motto, wenn die Katze nicht zu Hause ist, tanzen die Mäuse auf den Tischen. Und sie selber setzt ja, die Kanzlerin setzt diese seltsame Politik, die ein amerikanischer Kollege einmal als eine Politik in Trance beschrieben hat, fort. Man hört sehr wenig von ihr. Ist sie eigentlich noch Kanzlerin? Ja, natürlich ist sie noch Kanzlerin. Aber diese Art der außerordentlichen Zurückhaltung, zumal gegenüber Frankreich, was ich sehr bedauere, öffentliche Zurückhaltung, vielleicht regiert sie ja still weiter, da gehe ich davon aus, die ist sehr ungewöhnlich und die stört mich auch ein bisschen. Die stört Sie so sehr, dass Sie sagen, das ist jetzt auch an der Zeit? Nein. Ehrlich gesagt, die Alternative überzeugt mich halt nicht. Also ich möchte sie lieber etwas länger halten, wenn das die Alternative ist. Als Sozialdemokrat habe ich andere Vorstellungen. Es ändert aber nichts daran, dass ich nicht glaube, dass Frau Kramp-Karrenbauer die Kanzlerin ist, die dieses Land im Augenblick braucht. Ja, das ist ja auch sowieso natürlich die Frage, was käme dann auch politisch? Die SPD müsste ja auch eine Annegret Kramp-Karrenbauer erstmal mit zur Kanzlerin wählen. Das wird sie nicht machen. Sagen Sie als Sozialdemokrat, ich nehme nee, schon nee, das mal... Nee, nee, das sagt die Parteiführung, ja, der ich normalerweise nicht immer mein Ohr schenke in diesen Tagen. Aber die Wahrheit ist, gut, aber das lieber Herr Naumann, kann ich mir nicht vorstellen. Lieber Herr Naumann, die SPD hat auch schon so manches Mal Sachen gesagt, die sie nicht machen wird, die sie dann doch gemacht hat. Jetzt gehen Sie zurück in die Zeit 1914 oder so? Nee, ich habe jetzt ganz aktuell eher auch an Martin Schulz gedacht, der ja schon gesagt hat, dass diese Regierung, wie wir sie gerade haben, überhaupt gar nicht zustande kommen wird. Ist sie dann doch vielleicht auch aus guten Gründen? Das ist jetzt ganz einfach eine schmerzhafte Reminiszenz. Sie waren bei 1914. Ich glaube, das ist an sich historisch betrachtet wahrscheinlich schmerzhafter. Aber lassen Sie uns im Heute sein. Ich kann diesen Gedanken, den Sie da geäußert haben, sehr nachvollziehen. Ich würde ihn sogar noch verstärken, dass wir in einer Zeit, in der wir eigentlich gerade ideale Bedingungen haben, um Politik zu machen. Wir haben gerade heute die Meldung bekommen, Arbeitslosigkeit auf einem neuen Rekordtiefstand. So tief war sie noch nie, seitdem dieses Land wieder vereinigt ist. Wir haben sprudelnde Steuereinnahmen und wir haben gleichzeitig eine Situation, wo man das Gefühl hat, es wird bestenfalls verwaltet, aber nicht gestaltet. Das muss doch in irgendeiner Form ein Ende nehmen. Ja, das wird natürlich ein Ende nehmen, wenn es eine neue Regierung gibt, da bin ich ziemlich sicher. Sonst bräuchten wir keine Regierung. Wenn es immer so weitergeht, dann können wir das Ganze ja auch dem Katasteramt überlassen. Also in wenigen Worten, es wird sicherlich einen neuen Aufschwung geben müssen. Neue Themen liegen auf der Hand. Dass die Kanzlerin plötzlich Afrika entdeckt, das tut sie nicht aus exotischen oder touristischen Gründen, sondern weil sie genau weiß, von dort drohen buchstäblich langfristig Millionen nach Europa zu gehen. Das bedeutet allerdings auch, dass man die Initiativen, die Nordafrika-Initiativen, ganz besonders der französischen Regierung, bitteschön doch vielleicht mal schon unter Sarkozy hätte ernst nehmen müssen. Also die Art und Weise, wie im Grunde genommen die deutsch-französischen Beziehungen verschlampt werden im Augenblick, das macht mir viel mehr größere Sorgen als die Steuerschätzung, die übrigens keineswegs so positiv ausfallen werden, wie wir das alle hoffen. Ja, die Party ist wahrscheinlich bald vorbei. Ich mache mir fast Sorgen, dass die SPD dann wieder an die Regierung kommt, vollends auch mit möglicherweise einem Kanzler, wenn wieder aufgeräumt werden muss und die schwierigen Zeiten anstehen. Ja, das hat sie doch bisher immer sehr, sehr gut gemacht. Und denken Sie an Willy Brandt, denken Sie an Helmut Schmidt und denken Sie vor allem, obwohl das die Hälfte der Partei ganz anders sieht, an die Agenda 2010, die aber nachweisbar bei allen Nationalökonomen, ob links oder rechts, als der Startschuss gilt für die Erholung des ehemals kranken Manns von Europa. Denn so wurden wir ja am Anfang der Schröder-Regierung bezeichnet. Aber das wiederum müssten Sie mal sehr laut innerhalb der SPD sagen. Ich glaube, da ist der Glaube daran am geringsten. Ja, das ist leider der Fall, aber das ist typisch für diese Partei, die bisher, das darf man nicht vergessen, noch jeden Kanzler abgewählt hat. Nicht die Bevölkerung, sondern die Partei hat die Kanzler gestürzt. Ob das Schröder war, ob das Willy Brandt war, wird immer vergessen. Und natürlich auch Helmut Schmidt ist über der Nachrüstungsdebatte, obwohl er recht hatte, gestürzt worden. Ich hätte jetzt zum Abschluss zu diesem Thema, Herr Naumann, ein Angebot, bei dem ich weiß, dass Sie das sicherlich nicht annehmen werden. Rot-Rot-Grün hat in aktuellen Umfragen heute veröffentlicht, endlich mal wieder eine Chance überhaupt, eine Regierungsmehrheit zu haben, 46% zusammengerechnet. Ich weiß aber, das ist Ihre Sache nicht. Naja, nachdem Frau Wagenbach umgelernt hat und ich glaube im Augenblick sich sehr in die Lektüre von Platons Werken vertieft hat, das kann man immer nur begrüßen, ist die Chance, dass diese transatlantische Feindseligkeit gegenüber dem westlichen Bündnis keine zentrale Rolle mehr in der PDS, respektive in der Linken, Entschuldigung, liebe PDS-Wähler, ihr seid ja auch alle noch da, abgenommen hat. In anderen Worten, die ursprünglichen Hindernisse einer rot-rot-grünen Koalition, nämlich absolute Ablehnung A der Europäischen Union, das darf man nicht vergessen, das stand auch mal bei den Linken auf dem Programm, B die Ablehnung der NATO und C eine doch ganz erstaunliche Offenheit gegenüber Regimen, denen ich persönlich nicht die Hand geben möchte. Das ändert sich jetzt innerhalb der Linken und insofern ist diese Alternative, der ich immer heftig entgegengewirkt habe in meinen kurzen politischen Darstellungen, dieser Stolperstein doch sehr klein geworden.